Live Infos. Mit Kerstin Bonner und Tobias Jobke um 8 Uhr. Millionentricks von Profifußballern enthüllt. Jobgarantie für Karstadt-Mitarbeiter vereinbart. Und das Wetter erst neblig, später sonnig. Steuertricks. Die Enthüllungsplattform Football Leaks hat europäischen Journalisten brisante Dokumente aus dem Profifußball zugespielt. Der Spiegel berichtet, dass sie auch Weltmeister Mesut Özil und Superstar Cristiano Ronaldo belasten. Die Einzelheiten. Mehr als 18 Millionen Mails, Verträge und Absprachen hat Football Leaks ausgewertet. Die Internetaktivisten wollen damit zeigen, wie sehr das Geld den Fußball beherrscht. Der Spiegel schreibt unter anderem über ein Verfahren der spanischen Behörden gegen Mesut Özil. 2,8 Millionen Euro sollte der im Frühjahr zahlen. Der Vorwurf, Özil habe sich einen Steuervorteil verschafft, indem nicht er seine Berater bezahlte, sondern sein damaliger Club Real Madrid. Auch Cristiano Ronaldo hat laut Football Leaks getrickst. Er schleuste demnach jahrelang Millionen Euro über eine Briefkastenfirma in der Karibik, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. Tarifverhandlungen. Die mehr als 15.000 Karstadt-Mitarbeiter sollen eine Jobgarantie bekommen. Die Warenhauskette und die Gewerkschaft Verdi haben das vereinbart. Demnach sollen die Stellen in allen Karstadt-Filialen die nächsten 4 Jahre gesichert sein. Karstadt machte jahrelang Verluste, inzwischen läuft es wieder besser. Klimaschutz. Paris will in Zukunft keine Dieselautos mehr in die Innenstadt lassen. Auch Athen, Madrid und Mexiko-Stadt planen ein Verbot. Die Bürgermeister haben das beschlossen für bessere Luft und mehr Klimaschutz. Das Verbot für Dieselautos soll in knapp 8 Jahren in Kraft treten. Bayern-Sieg. Die Bayern haben sich erstmal die Tabellenführung wiedergeholt, und zwar durch ein 3:1 in Mainz. Die Mainzer waren erst in Führung gegangen, kassierten dann aber 3 Gegentreffer. Trainer Martin Schmidt war bedient. Nach dem Tor waren wir zu euphorisch, waren wir zu mutig, da sind wir vorne draufgestürzt und dachten, das geht so weiter wie die ersten 3-4 Minuten. Und sie haben uns dann gerade 2-3 Mal ausgekontert hier im eigenen Stadion, und das ist natürlich bitter. Die Bayern könnten die Tabellenführung heute wieder in Leipzig verlieren. Die Leipziger spielen am Abend gegen Schalke. 1 Live. Sektorwetter. Am Morgen ist es oft noch ziemlich neblig. Später setzt sich immer mehr die Sonne durch. Dazu in Bad Oeynhausen und Gummersbach höchstens 4 Grad, in Recklinghausen, Erkrath und Plettenberg 5. Morgen erst wieder Nebel, danach viel Sonne. Auch die neue Woche startet ganz schön. Stauschau. Auf der A2 Dortmund Richtung Oberhausen, da ist im Kreuz Oberhausen die Verbindung in Richtung A3 Dienstlaken Süd gesperrt. Da wird ein LKW geborgen, das dauert wahrscheinlich noch mehrere Stunden. Und noch die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal, zwischen Erkrath und Kreuz Hilden hat es einen Unfall gegeben, 1 Kilometer stockend. 1 Live. Mit Maike Greine. Um kurz nach 8 am Samstagmorgen, und wer heute noch nichts zu lachen hatte, wir haben gleich die O-Ton-Charts für euch. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. My way, way, way, my way. I did it my way, lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.

Ein Promisalat auf der 1Live-Krone-Aftershow-Party. Alle sind steil gegangen, nur von einem haben wir irgendwie nichts gesehen. Also ich zumindest nicht. Keine Ahnung, Philipp Poisel. Aber der hatte seinen großen Auftritt schon vorher gehabt. Und da hören wir nochmal rein. Exklusiv bei der 1Live-Krone 2016. Mein Name ist Philipp Poisel. Ich fand Philipp Poisel ganz, ganz schön. Also die ganze Atmosphäre war super. Er hat alles toll gemacht. Ja, Philipp Poisel hat toll gesungen. Philipp Poisel, jetzt für euch nochmal im Radio. 1Live. Wie zwei Köter unterm Himmel, immer weiter Richtung Nacht. So verloren, so verschieden. Weißt du, was du eigentlich willst? Wann kommst du mich hoch aus dieser Dunkelheit? Sag, wo, wo bist du? Erklär. Sommer und Zug.

sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. Names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child. Myself down to the bone, and I swear on Grandpa's grave I'll be paid when I come home. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Come on, share your. Videos, die lustigste Comedy und die größten Stars. Natürlich. Der 1Live YouTube-Channel. Abonniert uns jetzt und bekommt täglich neue Videos. Barbobus, Ping, die Mikrowellenshow mit Kristall, Fragenhagel, Vinzenz weise Worte mit Vincent Pfefflin, 1Live Session, Generation Gag, yeah, und vieles mehr. Siehst also auf dem Schulhof so aus, als hättest du einen Döner in der Hand. Ja. 1Live, YouTube-Channel, die besten Videos, nur mit 1Live. 1Live. 1Live Infos. Mit Kerstin Bonn und Tobias Jobke um 8.30 Uhr. Arbeitsplätze bei Karstadt die nächsten Jahre gesichert. Steuertricks von Fußballprofis aufgedeckt. Und das Wetter erst noch neblig, später schön. Jobgarantie. Die 15.000 Karstadt-Mitarbeiter müssen erstmal keine Angst mehr um ihre Arbeitsplätze haben. Die Warenhauskette und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf die Bedingungen für einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Einzelheiten. 20 Stunden haben die Verhandlungen gedauert. Verdi sprach danach von einem großen Erfolg. Die Karstadt-Mitarbeiter sollen mindestens die nächsten 4 Jahre ihren Job behalten. Alle 78 Filialen bleiben. In dem neuen Tarifvertrag wird auch geregelt, wie viel Urlaubs- und Weihnachtsgeld die Mitarbeiter bekommen sollen. Der endgültige Vertragstext wird laut Verdi in den nächsten Wochen verfasst. Karstadt hatte jahrelang Minus gemacht. Vor 3 Jahren war der damalige Eigentümer aus der Tarifbindung ausgestiegen. Für die Mitarbeiter hieß das, dass sie keine Gehaltserhöhungen mehr bekamen. Mittlerweile hat sich Karstadt etwas erholt und rechnet wieder mit einem Plus. Steuertricks. Ein Netzwerk europäischer Journalisten hat aufgedeckt, wie Fußballstars ihre Millionen verstecken. In Deutschland hat der Spiegel an der Recherche mitgearbeitet. Spiegelredakteur Raphael Buschmann sagte im ZDF, dass er unter anderem die Geschäfte von Fußballprofi Cristiano Ronaldo unter die Lupe genommen hat. Was wir sagen können, ist, dass wir ein Firmengeflecht aufgezeigt haben, das ganz sicher in der kompletten Breite und auch in der kompletten Form und Abbildung in der Steuererklärung von Cristiano Ronaldo so nicht abgebildet wurde. In den Unterlagen taucht auch der Name von Weltmeister Mesut Özil auf. Er soll in Spanien zu einer Millionennachzahlung verdonnert worden sein. Mehr zu den Enthüllungen von Football Leaks auch gleich hier von unserem Reporter in 1Live. Fahrplanwechsel. Aus NRW gibt es bald mehr Züge Richtung Brüssel und Amsterdam. Ab Mitte Dezember fahren zum Beispiel mehr ICEs von Köln über Aachen nach Brüssel. Fast alle 2 Stunden einer. Auch im Regionalverkehr werden mehr Bahnen eingesetzt. Die Regionalexpresszüge zwischen Düsseldorf und dem Ruhrgebiet fahren dann im 20-Minuten-Takt. Tabellenführung. In der Fußball-Bundesliga steht München wieder ganz oben. Durch ein 3:1 in Mainz. Das erste Tor hatten die Mainzer geschossen nach nur 4 Minuten. Danach trafen nur noch die Bayern. Thomas Müller war mit dem Ergebnis zufrieden. Wir wussten um die Situation und da freut man sich. Und wir haben schon nach dem Schock, nach 2-3 Minuten, schon ein bisschen wie entfesselt dann gespielt in der ersten Halbzeit. Dementsprechend sind wir sehr zufrieden. Die Bayern könnten die Tabellenführung heute aber an Leipzig wieder verlieren. Die Leipziger haben am Abend Schalke zu Gast. 1Live. Sektorwetter. Heute Morgen ist es teilweise ziemlich neblig und auch glatt. Später kommt aber oft die Sonne raus, vor allem in der Eifel und im Sauerland. Die Höchstwerte heute in Gummersbach 3 Grad, in Essen und Erkelenz 4, Iserlohn und Bergkamen können 5 Grad schaffen. Morgen geht es wieder mit Nebel los, später gibt es viel Sonne. Auch der Montag wird ganz schön.

outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. 20 vor 9. 1 live. Update. Hashtag Football Leaks ist trending bei Twitter. Das Netz spricht drüber und ihr habt das auch schon in den 1Live-Infos gehört. Es gibt vielleicht einen neuen krassen Skandal im Profifußball. Und zwar geht es um viel Geld und Steuertricks. Veröffentlicht hat das Ganze das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in Zusammenarbeit mit einem Recherchenetzwerk. 1Live-Reporter Holger Dahl. Worum geht's da genau? Also dem Spiegel wurden von der Internet-Enthüllungsplattform Football Leaks Informationen zugespielt. Insgesamt 1,9 Terabyte, das sind rund 500.000 Bibeln, so fasst das zumindest der Spiegel zusammen. Dieses Material wurde mit einem großen Netzwerk europäischer Investigativjournalisten ausgewertet und jetzt startet eben die Veröffentlichung. Da scheint eine Menge Verborgenes an die Oberfläche zu kommen. Worum geht's jetzt da gerade konkret? Wer wird beschuldigt? Es geht um einen deutschen Superstar und einen internationalen, also Mesut Özil und Cristiano Ronaldo. Bei Özil werden sehr konkrete Zahlungen bekannt. Zum Beispiel ist von einer Abfindung nach einem Streit mit seinem Vater in Höhe von 8 Millionen Euro die Rede. Der war für eine Özil-Marketing-Agentur tätig. Außerdem gibt es Details zu einem Steuerverfahren von Özil in Spanien, was fast schlimmste Folgen gehabt hätte. Bei Cristiano Ronaldo geht es um Steuermoral und Steuertricks, so will ich es mal kurz zusammenfassen. Es liest sich alles irgendwie wie ein Wirtschaftskrimi. Ist das denn glaubwürdig? Also ich finde auf jeden Fall, das liest sich alles sehr seriös. Der Spiegel setzt sich in dieser aktuellen Ausgabe auch kritisch mit seinen Quellen auseinander. Solche Informationen müssen und können ja fast gar nicht sauber ans Licht befördert werden. Aber die Echtheit würde ich jetzt auf jeden Fall nicht anzweifeln. Es sind übrigens auch noch andere große Namen am Rande erwähnt, zum Beispiel Chelsea-Trainer Mourinho. Und es wird ein Licht geworfen auf wirklich sehr dubiose Finanznetzwerke und Firmenstrukturen im Hintergrund. Das ist alles schon eine ganze Menge. Und ich glaube, da kommt noch mehr. Die Geldgeschäfte im internationalen Fußball, Steuertricks und viel, viel Kohle. Der Spiegel hat zusammen mit einem Recherchenetzwerk Infos veröffentlicht. Hashtag Football Leaks. Dazu war das für euch Reporter Holger Dahl für 1Live. Update in 1Live. If you only knew. Es ist Samstag, 8:45. Ich würde sagen, da können wir doch eigentlich auch schon mal wieder über Alkohol quatschen. 1 Live Clubcheck. Ja, es ist ja die Zeit jetzt so zu Weihnachten, in der man mit den Kollegen am Glühweinstand steht, so schön über den Chef ablästert oder auch endlich mal den süßen Typen aus der anderen Abteilung anspricht. Es ist Weihnachtsfeierzeit, ganz klar. 1 Live Clubchecker Luca Bonjani. Wir reden über die verschiedenen Weihnachtsfeier Typen. Wen haben wir denn da alles? Also wenn ich was bei meiner großen Recherchetour durch das Sektor Nachtleben gelernt habe, dann, dass es bei Weihnachtsfeiern immer einen Typen gibt, für den der Abend nicht so richtig gut endet. Die Leute, die immer am Ende kotzend auf der Toilette landen. Ja, ist aber auch nur lustig, solange man es eben nicht selbst ist, ne? Das ist also der klassische Abstürzer. Ansonsten ist aber natürlich auch der Typus nüchtern zu schüchtern, besoffen zu offen, sehr weit verbreitet auf Weihnachtsfeiern. Bei mir war das nur so, dass wir ein Mädel in meinem Betrieb hatten, die halt wirklich total komisch war und die dann irgendwann total betrunken ins Stadion uns alle zu einer Übernachtungsparty eingeladen hat, obwohl wir alle ungefähr 20 Jahre jünger waren als sie. Und sie meinte, wir können ja alle mit allen Mädels bei mir pennen und dann spielen wir zusammen eine Runde Xbox. Und wir waren so, oh ja, genau. Ja, ich vermute mal, zu diesem Mädelsabend ist es nicht gekommen. Nüchtern zu schüchtern, besoffen zu offen, ganz stark. Welche Typen gibt es denn noch so? Ich würde sagen, einer der unbeliebtesten Typen, der einem auf einer Firmenfeier begegnen kann, ist der Schleimer. Die mögen andere Leute auf einmal, die die nie gemocht haben und sagen so, ey Marco, obwohl ich nie mit denen ein Wort geredet habe. Ja, so Typen, die sonst immer nur grußlos an dir vorbeigehen und dann auf einmal so tun, als wärt ihr schon immer die allerbesten Buddies gewesen. Mega ätzend. Also, wir haben den Abstürzer, ja, der bei der Kloschüssel hängt, den besoffen zu offen Typen und den Schleimer. Auf Weihnachtsfeiern wird ja aber auch oft geflirtet. Was ist der typische Flirttyp? Ja, es gibt ja diese Legende vom perfekten, charmanten, unaufdringlichen Kollegenflirt, bei dem es sofort funkt. Die Realität sieht aber meistens ein bisschen anders aus. Es gibt die Kategorie Mann alleine sucht. Das ist ganz anstrengend, auch sehr anhänglich. Die so richtig schmierig und ekelig sich an alles ranmachen, was weiblich ist. Genau, sie immer so kommen um die Schulter und so, huch, habe ich gerade deinen Arsch gestreift. So, sorry, wollte ich überhaupt nicht. Ja, der penetrante Ranschmeißer unter den Arbeitskollegen, der nach dem dritten

Ach, da sind ja die Fotos vom Essen bei meinen Eltern. Echt schön. Aber auf keinem ist meine Mutter drauf. Ach, echt nicht? Dann war sicher der Speicher voll. Keine Ausreden mehr. Mit dem neuen Pixel, dem Smartphone von Google mit unendlichem Speicherplatz für alle Ihre Fotos und Videos. Schon ab einem Euro, exklusiv im besten Netz der Telekom. Und jetzt unser Geschenk für Sie. Unbegrenztes Highspeed-Volumen zum superschnellen Surfen, 31 Tage lang kostenlos. Der Supersamstag bei Lidl. Favorina Dominosteine. Die 250 Gramm Packung, nur 88 Cent. Lidl lohnt sich. Wundervolle Weihnachten bei Toys R Us. Denn jetzt gibt's 20% Rabatt auf alle Lego-Produkte. Beim Kauf von Lego-Artikeln ab 70 Euro. Nur diese Woche im Markt und online. Toys R Us. Die kleine Kinder, große Kinderwelt. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Deutsche Ente, das Kilo für nur 3,99 Euro. Und Naturgut Bio-Karotten, der 1-Kilo-Beutel für nur 88 Cent. Und auch am Samstag gibt's Deutsche Ente, das Kilo für nur 3,99 Euro. Und Naturgut Bio-Karotten für nur 88 Cent. Also am Framstag erstmal zu Penny. Weihnachtsshopping im Limbecker Platz in Essen. Heute bis 21 Uhr geöffnet. Heizen wird all-inclusive. Wärmstens empfohlen auf energy.com. Energie wird Energy. Du fährst EcoDrive Minivan, du trinkst Sojamilch, du liest Der einfühlsame Mann. Zum zweiten Mal. Das verdient Prospekt. Der neue Mediamarkt Prospekt ist da mit dem Samsung Galaxy Tab A mit 10,1 Zoll für nur 199 Euro. Oder der neuen PlayStation 4 Pro für nur 398 Euro. Das und noch viel mehr jetzt im Markt und im Netz. Hauptsache ihr habt Spaß. Mediamarkt. Yes, I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because... Machen Sie jeden Moment zum Fest mit Kaufland. Diese Woche von Donnerstag bis Mittwoch. Is that you, Santa Claus? Schweinefilet am Stück. Das Kilo für nur 6,49 Euro. Und Kinderüberraschungsei für nur 44 Cent. Die Donnerstagsangebote. Immer eine Woche gültig. Jeder Moment ein Fest. Kaufland. Ach, mein Auto. Als junges Ding, da bin ich mit ihm sonnabends zum Tanzcafé gefahren. Später gab's für mich nur Love and Peace. Oh, was wir da so im Auto gemacht haben. Und was kann ich jetzt für Sie tun? Jetzt hätte ich gerne den Golf, der junge Mann, mit WLAN-Hotspot. Da kann man nichts falsch machen, garantiert. Die jungen Gebrauchten von Volkswagen mit besonders attraktiver Finanzierung und möglicher Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr. Details bei allen teilnehmenden Volkswagen-Partnern. Volkswagen. Aller guten Dinge sind 5. Kaufland ist Händler des Jahres in der Kategorie Supermarkt zum 5. Mal in Folge. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human